Vor 65 Jahren schuf der Generalismus Kim Jong-il das unvergängliche klassische Meisterwerk »Die Geborgenheit der Heimat«. Aus diesem Anlass gab es am 1. August im Schülerpalast Mangyongdae die Rezitations- und Gesangveranstaltung der Schüler »Die Heimat ist die Geborgenheit« von Marschall Kim Jong-un. Daran beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Sitka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, die Lehrer und Schüler in der Stadt Pyongyang.